Dieses Lied, was ich spielen möchte, ist gewidmet dem Notzuchtverbrecher von Bad Segeberg. Mit dem Titel, solange ich noch zwei gesunde Hände habe, kommt mir keine Frau ins Haus.